Erster, ich möchte euch daran erinnern, Brüder, dass unsere Vorfahren alle unter der Wolke waren und gemeinsam durch das Meer gingen. Zweiter, sie wurden alle auf Mose getauft, während sie sich in der Wolke und mitten im Meer befanden. Dritter, alle aßen die gleiche geistliche Nahrung, die Gott ihnen während ihrer Reise in der Wüste gab. Vierter, sie tranken auch alle das gleiche geistliche Getränk aus einem Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Fünfter, trotzdem war Gott mit den meisten von ihnen nicht zufrieden, weshalb sie in der Wüste starben und dort liegen blieben. Sechster, diese Ereignisse dienen uns heute als Beispiel, damit wir nicht nach bösen Dingen verlangen, wie sie es damals taten. Siebter, werdet keine Götzendiener wie einige von ihnen, über die geschrieben steht, dass das Volk aß, trank und zum Tanzen aufstand. Achter, wir sollten auch keine sexuelle Unmoral begehen, da an einem einzigen Tag 23.000 Menschen deswegen ihr Leben verloren. Neunter, wir dürfen den Herrn nicht herausfordern, wie es einige von ihnen taten, die daraufhin von Schlangen getötet wurden. Zehnter, murrt auch nicht gegen Gott, wie es einige taten, die deshalb durch den Verderber ihr Ende fanden. Elfter, alles, was ihnen geschah, ist ein warnendes Beispiel für uns, die wir in der letzten Zeit der Weltgeschichte leben. Zwölfter, wer also glaubt, dass er sicher im Glauben steht, sollte gut aufpassen, damit er nicht plötzlich zu Fall kommt. Dreizehnter, Gott ist treu und lässt keine zu schwere Prüfung zu, sondern er zeigt euch einen Weg, damit ihr sie bestehen könnt. Vierzehnter, deshalb, meine geliebten Freunde, solltet ihr euch unbedingt von jeder Art des Götzendienstes fernhalten. 15. Ich spreche zu euch als vernünftige Menschen, deshalb beurteilt bitte selbst, ob meine Worte richtig sind. 16. Wenn wir den Kelch des Segens segnen, haben wir dann nicht eine tiefe Gemeinschaft mit dem Blut von Christus? 17. Weil es nur ein einziges Brot ist, bilden wir alle einen Leib, da wir alle von diesem einen Brot essen. 18. Schaut euch das Volk Israel an, haben diejenigen, die von den Opfern essen, nicht Gemeinschaft mit dem heiligen Altar? 19. Möchte ich damit sagen, dass ein Götzenbild oder das Fleisch, das man ihm opfert, an sich eine Bedeutung hat? 20. Nein, aber die Heiden opfern den Dämonen und nicht Gott, und ich möchte nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. 21. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn trinken und gleichzeitig am Tisch der Dämonen teilnehmen. 22. Oder wollen wir den Zorn des Herrn herausfordern, als ob wir etwas stärker wären als er? 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich oder hilft der Gemeinde dabei, im Glauben zu wachsen. 24. Niemand sollte nur an seinen eigenen Vorteil denken, sondern immer das suchen, was für den anderen gut ist. 25. Ihr dürft alles essen, was auf dem Markt verkauft wird, ohne aus Gewissensgründen lange Fragen zu stellen. 26. Denn die ganze Erde und alles, was darauf lebt und wächst, gehört allein dem Herrn. 27. Wenn euch ein Ungläubiger zum Essen einlädt, dann esst einfach, was euch vorgesetzt wird, ohne das Gewissen zu prüfen. 28. Falls euch aber jemand sagt, dass das Fleisch einem Götzen geopfert wurde, dann esst es wegen dieser Person nicht. 29. Ich meine dabei nicht euer eigenes Gewissen, sondern das Gewissen des anderen, damit eure Freiheit nicht verurteilt wird. 30. Wenn ich Gott für mein Essen danke, warum sollte ich dann zulassen, dass man mich wegen meiner Dankbarkeit beschimpft? 31. Egal ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles so, dass Gott dadurch geehrt wird. 32. Verhaltet euch so, dass ihr weder für Juden noch für Griechen oder für die Gemeinde Gottes ein Hindernis seid. 33. Auch ich versuche, allen in jeder Hinsicht zu gefallen, damit sie gerettet werden können, statt meinen eigenen Vorteil zu suchen.